Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 502. Keine Sensationen. Tja, so wenig Sensationen gibt es deswegen, weil der Mobile World Congress eben nicht stattgefunden hat. Aber immerhin haben sich ein paar Leute, ein paar Firmen entschlossen, jetzt hier die Sachen heute zu veröffentlichen. Natürlich heute, ne? Was soll das? Huawei hat sich nicht mit mir abgestimmt. Unglaublich ist das, ja. Nein, die haben einfach jetzt mal wieder montags, ne, ihre Pressekonferenzen gemacht und das heißt, ich kann euch nur bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannte Sachen sagen. Es ist jetzt kurz vor 17 Uhr, das heißt, die großen Pressekonferenzen sind noch nicht alle draußen. Was soll's, gut, machen wir das Beste draus, gibt's halt nächste Woche dann hier der Nachtrag dazu. Aber okay. Zunächst aber mal möchte ich euch noch was sagen wegen Telegram. Ich habe das ja letzte Woche schon gesagt. Telegram ist in der Huawei App Gallery jetzt enthalten und natürlich habe ich da dann auch mich entschlossen, das mal auszutesten. Ja. Und fand es überhaupt nicht so gut. Ja, also kurzum, ich hab's gleich mal wieder gelöscht. Die Verifikation passierte per Anruf aus den USA, aus Ohio. Da hat's schon aufgehört. Ja, also das geht gar nicht. Das war's dann natürlich gleich gewesen. Ja, mit Telegram ist natürlich klar. Aber ich habe trotzdem noch mal weiter reingeguckt in die App und die war leider in keinster Weise von der Aufmachung her, für mich jedenfalls persönlich, eine persönliche Sache, ja, für mich persönlich jetzt so schick und einfach zu bedienen, wie jetzt beispielsweise Line, ja. Und wenn ich mir das so angucke, also es war ein ziemliches Geschwurbel und total durcheinander, unverständliche Menüführung, versteckte Punkte, es war überhaupt nicht so toll. Und ich habe gedacht, Line ist schon zu kompliziert für die meisten Leute, also bei Telegram wäre das wohl dann klar, weil es auch optisch eben nichts mehr bietet. Line sieht zumindest mal gut aus, aber Telegram bietet optisch eigentlich gar nichts. Und da wundert es mich auch nicht, dass nicht sehr viele Leute von WhatsApp auf Telegram umsteigen. Ja. Ich werde die Woche jetzt auch mal Signal testen, denn Signal ist jetzt auch, oder was heißt jetzt, habe ich gesehen, dass es verfügbar ist als APK zum Herunterladen vom Server von Signal. Ohne Play Store, eine Voraussetzung natürlich für mich, ganz klar. Und das werde ich mal anschauen, wie das denn ist von der Benutzerführung und mal gucken, wie, ob ich das empfehlen kann als Alternative zu WhatsApp. Ja? Meine Alternative ist natürlich Line, wie ihr wisst, ganz klar. Ich habe übrigens, ganz interessant, bei Wikipedia habe ich mir mal den Vergleich angeguckt zwischen verschiedenen Messengern und da stehen ganz klar falsche Informationen drin, was Line betrifft. Ja? Line nutzt eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Chat. Ich meine, das kommt daher, dieser Falscheintrag bei Wikipedia, weil es in der Tat mal war, als Line frisch rauskam, ja, war es für eine ganze Zeit lang tatsächlich keine standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die musste man separat, also quasi manuell aktivieren. Ja. Das ist aber schon seit geraumer Zeit, schon seit ich Line habe, das sind schon ein paar Jährchen, ist das so, dass es dort standardmäßig Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiviert ist. Also nichts von wegen teilweise, wie es bei Wikipedia steht, sondern voll und ganz, so wie es auch bei den sicheren Messengern sein sollte. Ja, also ich wollte eigentlich heute ein bisschen länger über Telegram sprechen, aber diese Exkursion war schnell zu Ende. Außerdem, ja, ich war ein bisschen verwirrt, tatsächlich bei der Installation, ja, kann man nicht auswählen, dass das Telefonbuch nicht übertragen werden soll. mein Telefonbuch ist sofort übertragen worden auf den Server von Telegram. Zwar kann man in den Einstellungen diese Übertragung abschalten und auch die Daten, die dort gespeichert sind, dann löschen. Aber in der Tat war es so, dass die zuerst mal übertragen wurden. Und ob die jetzt gelöscht werden und wie damit verfahren wird, dafür habe ich nur Telegrams Wort. Nachkontrollieren kann man das natürlich nicht. Wie gesagt, ich habe mir das alles angeguckt. Die Stickers sind mittlerweile verfügbar. Aber auch da ist die Auswahl, die Installation von den Stickers. Ich weiß gar nicht, wie man auf solche Ideen kommen kann, das so kompliziert zu machen. Vermutlich haben die das so gemacht, damit die User gar keine Stickers verwenden. Ich weiß es nicht. Also wirklich schlimm. Deswegen habe ich dann auch das Telegram-Konto gleich wieder komplett gelöscht und hoffe, dass nun die übertragenen Daten auch damit schnell entfernt werden. Tja, seht ihr, das ist nicht so gut. Das ist nicht gut. Das haben viele Messenger auch allein anders gelöst, ja. Aber Es ist schon klar, dass viele Messenger auch das Telefonbuch übertragen, einfach um abzugleichen, ob jemand anderes bereits diese App nutzt und dann eben vorzuschlagen. Ja, anders geht's ja nicht. Also wenn ihr einen Messenger installiert und ihr kriegt angezeigt, ja, der und der und der von euren Bekannten hat diesen Messenger installiert, dann wisst ihr genau, ja, jetzt wurden Daten übertragen, ne? Ist logisch. Aber trotzdem, gerade bei so einer Firma oder bei so einem Messenger wie Telegram, wo es ja eigentlich heißt, ja super sicher und überhaupt, ja, wäre man genau das nicht gewohnt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das bei Signal ist. Kann mir nicht vorstellen, dass das genauso gehandhabt wird, dass zumindest mal man gefragt wird bei der Erstinstallation, ob andere einem entdecken sollen, beziehungsweise ob eben das Telefonbuch abgeglichen werden soll oder nicht. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Ja. Gut, der nächste Punkt war, ich habe euch ja letzte Woche gesagt, dass ich etwas irritiert bin und nicht ganz so zufrieden bin mit den Updates für das Honor View 20. Und da habe ich mich jetzt mit Honor in Verbindung gesetzt und habe mal nachgefragt, was denn da los ist. Ich glaube, es gibt da einiges an Verwirrung, auch auf der Seite von, auch auf Seiten Honors. Denn die Sicherheitspatches für die alte Android-Version, für Android 9, sind wesentlich aktueller als die Sicherheitspatches für Android 10. Und in der Tat hat man mir bestätigt, dass beim Honor View 20 momentan die neueste Version bei mir installiert ist. Und das ist das Sicherheitsupdate von Oktober 2019. Ein neueres gibt es noch nicht. Dieser Patch, diese Firmware-Version ist die neueste Fassung. Das ist nicht sehr schön und ich kann nicht verstehen, was da los ist. Android 9 hingegen hat bereits den Januar-Sicherheitspatch bekommen. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Was soll das? Keine Ahnung, aber ich hoffe, dass jetzt demnächst ein Update kommt. Ich fühle mich nicht mehr wohl mit dieser alten Version. Und ich hoffe, das wird jetzt möglichst schnell geregelt. Aber in der Tat, wer jetzt auch stutzig geworden ist, das ist immer noch die neueste Version. Ich weiß auch nicht, wie das zur Verfügung kommt. Ich habe auch, wie das zustande kommt, ich habe auch nachgeforscht. In jedem Land herrschen da andere Versionsnummern, ja, beziehungsweise andere Auslieferdaten von Android 10 beispielsweise. In einigen Ländern gibt es das noch gar nicht für das Honor View 20. In anderen Ländern gibt es Sicherheitspatches bereits für das für Android 10. In Europa nicht. Also das ist ein heilloses Durcheinander momentan und warum das so ist, kann ich wirklich nicht sagen. Ich habe ja eine Vermutung, dass da vielleicht den Leuten eine Beta-Version oder ähnliches ausgeliefert wurde, von dem ich jetzt auch betroffen bin, und dass da dann eben auch nicht mehr oder dass da eben Updates ja nicht so einfach kommen. Die Vollversion wird da ja nicht geupdatet dann, ja. Das ist eine Frage, was da jetzt los ist. Aber wie gesagt, es hat zumindest mal Klarheit jetzt gebracht von Honor, dass die bestätigt haben, dass das tatsächlich noch die aktuelle Firmware ist. Beruhigend ist es nicht, aber zumindest heißt jetzt die Devise warten auf das Update. Es liegt nicht an euch. So, dann fange ich mal an und bleib auch gleich bei Honor. Honor wird, ja, oder hat jetzt mittlerweile auch, ja, ich glaube, die Pressekonferenz von Honor, nein, die kommt auch noch erst. Schade. Gut, aber was im Vorfeld jetzt schon bekannt war, das Honor View 30, ja, wird jetzt in wenigen Stunden gelauncht werden in Europa. Und zwar als erstes Gerät, das statt mit den Google Mobile Services mit den Huawei Mobile Services ausgeliefert wird. Das heißt, das erste HMS-Handy in Europa. Interessant. Die Leistungsdaten sind ja schon recht lange bekannt. Ja, 5G-Phones, Kirin 990-Prozessor ist da mit verbaut. Ja, exzellente Kameras wieder, was man ja gewohnt ist, ja, 40 Megapixel Hauptkamera ist da dabei, eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und auch eine 8 Megapixel Telefotolinse ist mit integriert. Und es orientiert sich so in etwa am Mate 30. Ja, also nicht ganz, das Mate 30 ist natürlich ein klein wenig besser noch, ja, aber so in etwa wie auch bei dem Honor View 20 das war, dass sich das eben ans Mate 20 orientiert hat, bloß halt eben sehr viel günstiger. Genau das kann ich euch natürlich jetzt noch nicht sagen, was das Teil kostet, ja, denn da müssen wir jetzt warten, bis eben die Pressekonferenz durch ist, aber es wird für einen kleinen Paukenschlag eben geben, denn wie gesagt, Honor bringt hiermit das erste Gerät heraus, das mit HMS läuft. Ebenso wird heute erwartet werden bei der Ankündigung, dass Huawei das Mate X faltbare Smartphone rausbringen wird, oder zumindest ankündigen wird, mit 65 Watt Fast Charging System. Ich bin kein großer Fan von diesen Klappphones oder Klappphones. Eigentlich bin ich Fan von Klappphones, aber nicht von diesen faltbaren Displays, weil die meiner Meinung nach noch nicht bereit sind für den Massenmarkt. Da macht Huawei keine Ausnahme. Das sind ganz einfach grundsätzliche Probleme, die da zu lösen sind, und bei den unglaublichen Preisen, die für diese Geräte verlangt werden, ist mir das auch nicht verständlich. Ich hab hier einen Artikel gelesen, ich glaube von Fandroid war der, da gesagt hat, ja, man sollte sich mal ein bisschen zusammenreißen, das ist halt eine moderne Technik, ja. Und von daher wäre es unfair. Also ich muss mal sagen, ja, möglicherweise ist das eben für Fans, für Technikfans, ja, kein großes Problem, wenn das Ding ruckzuck kaputt geht, ja. Aber ich meine, es geht ja auch um normale Konsumenten, ja. Wenn das Teil als Beta-Version für die Hightech-Fans veröffentlicht würde, okay, wird's aber nicht, sondern das wird für den normalen Massenmarkt veröffentlicht, ja. Und also das Gesicht von jemand, der für 1.500 bis 2.000 Euro so ein Teil im Geschäft kauft, ja, dann einmal mit dem Fingernagel drüber ratscht auf dem Display und dann ist das, dann hat das Display eine Einkerbung. Oder da macht das Ding ein paar Mal auf und zu und das Display kriegt an der Stelle eine Falte. Oder noch schlimmer, innerhalb von ein paar Monaten gehen dort Scharniere kaputt oder Displays fallen aus. Leute, wisst ihr, wenn das Teil 300 Euro kostet, ja, dann würde ich sagen, okay, ja, gut, ich meine, was hat man erwartet für 300 Euro? Aber für eins der teuersten Smartphones, die es gibt, und das sind eben diese faltbaren Geräte, da muss man sagen, ja, das Ding muss einen Nuklearschlag überleben, ganz einfach, ja, für das Geld. So. Und das ist eben genau das Problem. Dann hilft auch nichts mehr, dass tolle Leistungsdaten da drin sind und State-of-the-Art-Tech, das modernste und beste und überhypteste Ding überhaupt, ja. Spielt alles gar keine Rolle mehr hier, ne? Geld, Preis, Leistung und das war's denn im Massenmarkt. Das kann man auch nicht mehr hier gutheißen, ja. Ich meine, selbst für die Poser, die sich das Teil holen, nur um das hier rumzuzeigen, selbst die können ganz gewaltig sich aufregen, spätestens dann, wenn man seinem Kumpel zeigt, oh, guck mal, ich habe hier das total super neue Hightech-Teil, ja, mit Technik von morgen, ja, von übermorgen, hier, guck mal, ne, so, und dann guckt er sich das Ding an, ja, aber das ist doch Mist, ich hab gehört, warte mal, guck mal hier, mit dem Finger lang, zup, zup, so, und dann ist das Teil kaputt. Ja, wunderbar, danke, sowas braucht man nicht, ne? Okay. Also, auch wenn das Teil von Huawei kommt, ich bin noch kein Fan dieser faltbaren Displays. Die müssen sich erst noch im Alltagstest behaupten und so ein bisschen, so ein Tausender billiger werden. Ja. Ja, noch was anderes wird erwartet. Der Huawei Corporate Smart Screen, vermutlich von Honor wird er veröffentlicht, gehört ja zu Huawei. Damit können, also das ist so ein Smart Screen, nicht verwechseln mit einem TV, Smart TV, sondern ein Smart Screen, bei dem man mit den verschiedensten Huawei und Honor Geräten das Bild quasi nahtlos projizieren kann auf dieses Display. Und das ist auch die Hauptfunktion vom Display. Auch als Erweiterung des Displays vom Smartphone, ja, ich hoffe mal und ich gehe auch davon aus, dass man damit auch zum Beispiel den Desktop-Modus von den Huawei Honor-Geräten nutzen kann, ja, aber eben auch für Präsentationen von anderen Smart-Devices, die eben Huawei Honor im Laufe der Zeit auf den Markt bringen, das heißt nicht nur die Smartphones, sondern auch die Notebooks beispielsweise, die jetzt auch gestartet sind oder starten werden nachher. Und auch zum Beispiel solche Geräte wie eben Smart Home Speaker, die früher oder später von Huawei und Honor auf den Markt kommen und ähnlichen Geräten. Also alles, wo eine Anzeige benötigt wird, das kann mit diesen Smart Screens gemacht werden. Ein TV-Gerät ist das nicht. Da ist kein Receiver oder Ähnliches drin, nach allem, was man jetzt weiß, sondern das ist nur ein Monitor praktisch, so wie eben ein Computermonitor, nur eben, dass dass dieses Gerät perfekt integriert ist in dieses Smart Home System, das hier Huawei und Honor aufbauen möchte. Davon wird man sicherlich in der Pressekonferenz heute noch einiges hören, da wollen die wohl groß einsteigen. Ja, wir bleiben bei Huawei. Das Huawei P40 wird mit Wi-Fi 6 Plus kommen und unterstützt damit auch einen neuen Wi-Fi-Standard. Passend dazu gibt es natürlich auch die Router dazu. Ja. Und die Huawei Mobile Services, weil ich gerade da vorhin davon gesprochen habe, dass das Honor View 30 das erste Gerät mit HMS ist. HMS hat bereits über 1 Million Entwickler. Das ist gar nicht so schlecht. Man muss allerdings verstehen, dass hier viele Entwickler in China sitzen. Das heißt, bei uns muss man da noch etwas relativieren. Es kamen in den letzten 4 Monaten aber immerhin 400.000 Entwickler neu in dieses HMS-Ökosystem, ja. Und damit hat man jetzt also eine Basis von 1,3 Millionen Entwicklern. Nicht alle Entwickler bieten die Apps zum Beispiel eben auch in Europa an oder Ähnliches. Das muss man natürlich wissen. Natürlich, das wundert mich am meisten, hat offenbar nicht jeder Entwickler eine App im Store. Ja, das finde ich komisch, denn momentan sind in der App Gallery zwar 400 Millionen aktive Nutzer, aber in Anführungszeichen nur 55.000 Apps. Aber bei 1,3 Millionen Entwicklern, das heißt, da muss noch ein bisschen was passieren. Die müssen noch kräftig in die Tasten hauen, ja, und auch was liefern. Hm? Hoffen wir, dass es schnell passiert. Der Krach spitzt sich ja immer weiter zu zwischen den USA und Huawei. Und neue Erpressungen sind ja bereits wieder auf dem Weg. Die Firma TSMC in Taiwan hat jetzt hier Druck bekommen und offenbar möchte die USA jetzt weiter die Schrauben anziehen, so dass es eben solchen Chipherstellern wie TSMC, die, Achtung jetzt, aufgemerkt, die amerikanische Technologie benutzen, um Chips herzustellen. Also, ne? Die amerikanischen Technologie benutzen, um Chips herzustellen. Also nicht die amerikanische Technologie herstellen. Ja? Das kommt gleich dazu, ja. Das muss man auch im Mund zergehen lassen. Dass die eben auch keine Teile mehr an Huawei ausliefern dürfen, also zum Beispiel eben in dem Fall keine Chips mehr ausliefern dürfen an Huawei, ohne vorherige Genehmigung der US-Regierung. Also, das ist unglaublich, finde ich. Das ist so wie zum Beispiel, ich mache einen Planer, ja, und wenn ihr damit etwas plant, ja, diese Planung betrifft Huawei, ja, dann müsst ihr mich um Erlaubnis fragen, dass ihr das in euren Planer eintragen darf. So ungefähr ist es, ja. Also das Werkzeug, was dazu benutzt wird, darf nicht aus den USA stammen. Darf nicht mit Technik versehen sein, die in den USA patentiert sind. Das Werkzeug wohlgemerkt. Also passt auf, ne? Wenn ihr nach China geht und tut mit dem amerikanischen Schraubenschlüssel jemanden Siphon reparieren am Abfluss, ja, dann könntet ihr vielleicht nach Guantanamo Bay kommen. Ne? Okay, supi. Idiotie, wohin man guckt, aber nun denn, trotzdem gibt es noch viele neuere Sachen. Ich meine, wer kümmert sich um die USA? Ja, pff, ja, Huawei go, USA no. Und deswegen, ja, mein Motto, und deswegen, Huawei P40 und P40 Pro ist bereits schon gelauncht worden jetzt, ja, beziehungsweise ist angekündigt worden offiziell für 26. März. Dann geht's rund, dann werden die Teile ausgeliefert und die Dinger sind natürlich wieder mal perfekt, ja, von der Ausstattung her, Preis-Leistungs-Verhältnis okay, ja, sie ziehen auch ein bisschen an, ja, aber wenn man es mit der Konkurrenz vergleicht, sind sie immer noch für die Leistung, die sie bieten, preislich gesehen okay. Also zumindest mal besser, ob das okay ist, über 1.000 Euro, das ja, ist halt natürlich immer die Frage, ganz klar. Aber man kann ja auch etwas warten. Das Honor View 30 beispielsweise, das ich ja eben schon erwähnt habe, das wird nicht so weit von den Leistungsdaten entfernt sein wie das P40. Allerdings sind doch viele Details, vor allem in der Kamera beispielsweise, die da möglicherweise eine Rolle spielen, denn man sieht es sofort, das Huawei P40 hat eine Leica-Kamera drin, eine ganz besondere Kamera, die Linse ist nämlich gar nicht mehr rund, sondern die ist rechteckig. Das wird eine ganz interessante Geschichte sein. Man darf da davon ausgehen, dass das Huawei P40 gleich wieder bei DxOMark Platz 1 wird als beste Kamera. Jedenfalls sind sich da bisher alle, die wohl die technischen Daten vorliegen haben, sind da schon einig. Mal sehen, ob das dann am Ende tatsächlich passiert. Also am 26. März ist das Teil dann tatsächlich erhältlich. So, und ganz aktuell eben gerade hier gelesen bei GSM Arena, ja, Huawei bringt die MediaPad Pro 5G und 4G Versionen nach Europa, ja, sind erhältlich, kann man bereits im Huawei Store, ja, Huawei hat einen eigenen Store für Europa, kann man bereits bestellen, ja, die Notebooks, ja, und diese MatePad Pro Geräte, die sind sehr interessant, wenn man sich die Teile mal anguckt. Scheint so, als ob hier mal wieder ein Android-Tablet rauskommt mit vernünftigen Leistungsdaten. Ja, also ich bin mal gespannt. Das Tablet hat Android 10 drauf und sieht aber so aus, als ob das tatsächlich im Desktop-Modus läuft. Also die Screenshots sind hier, kann man deutlich sehen, dass hier auch der Desktop-Modus von diesem Gerät aktiviert ist, ja, was natürlich optimal ist. Man kann das Gerät im Split-Screen-Modus benutzen, was ebenfalls sehr interessant ist. Und damit dürfte dem produktiven Einsatz nichts im Wege stehen. Man sieht auch, dass hier das MediaPad Pro hier mit einer Tastatur betrieben wird, das gleichzeitig als Schutz genutzt wird, also quasi wie so eine so ein Gehäuse, ja, ein Schutzgehäuse, um das Display sich schließt. Es gibt mehrere Versionen davon. Natürlich wird das MediaPad Pro in Wi-Fi, in 4G, LTE und in 5G Versionen ausgeliefert, ja. Die 6 GB Hauptspeicher, 128 GB Storage Version, die gibt es als Wi-Fi für 550 Euro, als 4G LTE für 600 Euro, aber keine 5G Version. Wer 5G möchte, der muss die nächsthöhere nehmen. 8 GB Hauptspeicher mit 256 GB RAM, 256 GB Storage. Da kostet die Wi-Fi-Version 600 Euro. Meiner Meinung nach ein super Preis. Leute, endlich wieder ein Android-Tablet mit 8 GB, 256 GB Speicher für 600 Euro. Wahnsinn. Die 4G LTE-Version kostet dann 700 Euro und die 5G-Version 800 Euro. Die Version mit 8 GB und 512 GB, die gibt es nur als 5G-Version für 950 Euro. Und es gibt jetzt, Achtung, Veganer, aufgepasst, es gibt eine Version mit veganem Leder. Ja, ebenfalls ausgestattet mit 8 GB RAM und 256 GB Storage, inklusive dem M-Pencil, der normalerweise 100 Euro extra kostet, ja, für 750 Euro. Ja. Man hat also hier eigentlich nur einen Aufpreis von 50 Euro zu dem Wi-Fi-Modell. Ja, und das ist natürlich auch das Wi-Fi-Modell. Da gibt es keine Version mit 4G, LTE oder 5G. Ja. Also, wunderbar. Übrigens, das Smart Keyboard, ja, ist nicht dabei, aber das ist auf jeden Fall ein absolutes Muss, ja. Das kommt auf 130 Euro. Ja, der Preis ist etwas hoch für das Keyboard, aber wenn man sich's anguckt, sieht es wirklich sehr, sehr interessant aus und also ich würde mir das Teil nicht ohne Keyboard holen, ja. Das Gewicht mit 460 Gramm ist auch nicht schlecht. Es gibt verschiedene Farben, orange, grün, wobei das ist bei mir eigentlich eher ein Petrol, ja, so ein Petroleumfarben, schwarz, weiß und die vegan Lederversion gibt es in orange und grün. Ja, genau. Coole Sache. Nicht schlecht. Also, Huawei trumpft da auf und die Pressekonferenz ist noch nicht mal durch. Unglaublich. Da kann man echt nicht meckern. Aber es gab natürlich auch noch andere Sachen, viele andere Sachen. Beispielsweise ist jetzt ein Foto aufgetaucht vom IQ3 5G. Ich habe darüber letzte Woche schon berichtet, ja. Das Teil ist das momentan schnellste Smartphone auf diesem Planeten. Cool. Und das Design ist auch nicht schlecht. Die Farbgebung ist wirklich jetzt interessant, so ein Orange-Granit. Ja. Wow. Also das ist mutig. Könnte sich aber auch auszahlen, weil sich das dann auch absetzt von anderen. Natürlich gibt es da auch noch andere Designs, logischerweise andere Farben und so, aber zumindest, dass das schon mal angeboten wird, ist was wert. Ich würde ohne mit der Wimpern zu zucken diese Version nehmen. Ja. Nochmal kurz zu den technischen Daten. 865er Snapdragon-Prozessor mit LPDDR5 RAM und UFS 3.1 Storage, 12 GB RAM. Version wird es da auf jeden Fall geben, und ein Super AMOLED Screen. Das Display heißt übrigens Polar View Display. Interessant, und hat eine Punchhole Kamera an der rechten oberen Ecke. Also hört sich sehr interessant an. Auch das 180 Hertz Display ist da interessant, ja. Und natürlich auch die 48 Megapixel Quad Kamera hinten, also 4 Linsen Kamera und 4400 mAh Akku. Kann man schlecht noch was sagen, wie das jetzt von der Ausdauer dann hält. Bei diesen Leistungsdaten kann das natürlich auch ziehen am Akku, ja. 55 Watt Super Flash Charge, also schnell genug wird es wieder aufzuladen sein. Interessant für die Audiofans, ein Hi-Res Audio Amplifier ist da drin. Hi-Fi AK4377 APA Amplifier, nicht schlecht. Ja, also wem das jetzt nichts sagt, der hat möglicherweise auch kein großes Interesse daran, an jetzt super Soundqualität beim Smartphone. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es doch schon sehr interessant. Also ja. Man merkt also, es kommt immer wieder was Interessantes. Die Preise, klar, werden auch hier das Entscheidende sein, letztendlich, wie immer. Denn die Ausbeute muss ich eben in Relation von dem Preis sitzen. Ja, toll, es nützt mir nichts, wenn das Teil eben astronomische, unglaubliche Summen kostet. Ja, dann ist einfach die Kosten-Nutzen-Abwägung nicht mehr stimmig. Ja, und es gibt halt generelle Probleme, ja, oder generelle Vorgaben, die ich mir auch selbst mache, ab wann dann eben ein Smartphone sinnlos ist. Und wenn das Ding Tee kocht und mir einen Reis morgens zubereitet, dann ist das auch okay. Aber wenn dann eben das Smartphone plus programmierbare Reiskocher günstiger ist, dann wird das geholt. Ja, sorry. Ja, also, ihr seht, also es gibt immer wieder hier die Probleme mit dem Preis. Aber noch ist nichts gesagt, denn man weiß ja, dass diese IQ-Geräte dann doch recht gut können vom Preis sein. Ja, also ich bin da sehr zuversichtlich, jedenfalls besser als die Sony-Geräte, Leute. Die Sony-Geräte. Ich bin entsetzt. Erstmal, das Gute ist, Sony hat es geschafft, ein gutes Smartphone rauszubringen. Das ist doch schon mal was, oder? Das ist doch schon mal was. Das Sony Xperia 1 Mark II, so wird das ausgesprochen, das wird geschrieben Sony Xperia 1 Römisch 2, okay? Aber egal, vergessen wir den blöden Namen. Ja. Snapdragon 865 Prozessor, ja, 5G-Band und super Display natürlich. Gut, das ist man gewohnt von Sony. Aber immerhin 6,5 Zoll 4K HDR OLED Panel mit einem 21:9 Cinematic Ratio. Also supi, ja, weil im Display ist supi, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, auch das nicht schlecht. Die Kameras, da war Sony etwas, ja, alt hergebracht, ja, aber ich würde sie jetzt nicht als schlecht bezeichnen, von der Auflösung her. Wir müssen abwarten, wie die Bildqualität der Aufnahmen sind, ja. 12 Megapixel Haupt Linse, 12 Megapixel Ultraweitwinkel und 12 Megapixel Telefoto. Zumindest mal ist es stimmig an sich, alles mit der gleichen Auflösung. Und ehrlich gesagt, das ist schon mal ganz gut, wenn zum Beispiel ein Gerät jetzt 12 oder gar 40 Megapixel Auflösung in der normalen Linse hat, in der Hauptlinse, und dann aber zum Beispiel das Telefoto nur mit 8 Megapixel anbietet, dann frage ich mich ganz einfach, warum? Ja, das ist doch schade, und da macht man doch schon deswegen nicht so gerne Telefotoaufnahmen, weil die Auflösung eben schlechter ist. Ja. Nun gut, wie auch immer. Von Zeiss ist das, sind diese Kameras zumindest mal das Branding, ja, was mich auch wundert, ehrlich gesagt. Front-Facing-Kamera ist dann 8 Megapixel im Top-Bezel, und ja, da hört ihr es, also es ist oben ein kleiner Bezel vorhanden. Sony bleibt dabei. Okay. Die wichtigeren Sachen sind, wie zum Henker sieht es jetzt aus mit der Ausstattung vom Speicher. Da war Sony bisher immer unter ferner Liefen, also vollkommen uninteressant für ein Flaggschiff-Phone. Jetzt muss man sagen, haben sie zumindest mal den Anschluss gefunden. Allerdings muss man auch sagen, schon während die meisten anderen Hersteller bereits schon mehr als 8 GB Hauptspeicher bieten, ja, trotzdem möchte ich mich überkritisch sein. 8 GB RAM und 256 GB UFS Storage ist ausreichend, ist gut genug. Ja, gerade noch so für 2020, aber okay. IP65, 68, keine Ahnung, was jetzt IP65 geprüft ist und was für Teile IP68 geprüft ist, keine Ahnung. Gegen Wasser und Staub, 4000 mAh Akku, Wireless Charging ist unterstützt, Stereo-Lautsprecher am Gerät. Und ein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss ist vorhanden, auch wenn das letztes Jahr in dem Topmodell nicht vorhanden war. Jetzt ist es wieder zurückgekommen. Auch ein Fingerprint-Sensor gibt es natürlich auf der rechten Seite des Gerätes. Cool. Also, es geht doch zumindest mal einigermaßen, ja. Wie das aussieht mit diesem 360 oder 360 Reality Audio Hardware, ja, das werden wir mal sehen, ob wie das da was es da bringt oder ob das nicht das Audio eher verfremdet, ja. Nun gut, kommt in Europa raus in Purple und in Schwarz mit Android 10 im Frühling 2020, ja. Und jetzt leider der Preis. Jetzt muss ich mal gucken. Hier bei diesem Artikel war der Preis noch nicht vorhanden. Aber, Moment. Eieiei, jetzt habe ich das gar nicht hier. Ah doch, ja, hier genau. Da haben wir es. Und zwar wird das... Oh nein, da habe ich mich vertan. Das ist ein anderes Gerät. Ja, die haben noch mehr Geräte rausgebracht. Das ist auch noch hier gerade im Eintreffen, im Eintrudeln. Ja, ein kleineres, ein Midrange-Gerät haben sie auch noch rausgebracht. Aber das müsste ich gar nicht erst erwähnen. Obwohl das vielleicht für die Verkaufszahlen noch interessant sein könnte. Ja, das ist Sony Xperia 10 Mark II. Ja, mit einem 6 Zoll Display im Snapdragon 665. Aber da seht ihr schon oder da hört ihr schon, das ist kein Gerät für die Oberklasse. Ja, also ich, ah ja, hier ist der Preis. Da. Das ist, ja, ist nicht so einfach. Es ist jetzt alles hier gerade aktuell, kommen die Dinger rein, ja. Diese Nachricht ist jetzt gerade vor ein paar Minuten hier reingekommen. Das Sony Xperia 1 Mark II kommt auf 1200 Euro. Ja, damit ist es natürlich zu teuer. Samsung bietet für diesen Preis schon wesentlich mehr Speicher, mehr Hauptspeicher. Und ich weiß nicht, ob denen das bewusst ist. Okay, ja, Sony ist nicht schlecht von den Smartphones her, aber sie haben halt nicht die Marktposition wie Samsung. Da müsste doch Sony mehr... Also, die müssten das Teil einfach mal raushauen mit einem geilen Kampfpreis, ja, wo Samsung sagt, wie machen die das, verdammt, ja. Aber wenn das nicht hinhaut, dann, ja, dann war's das, ja. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass es, ich hoffe, dass es erfolgreich wird, ja klar, weil ich mag eigentlich die Sony-Geräte eigentlich ganz, ganz gerne, aber ich sehe das einfach nicht für 1200 Euro, dass das ein Hit wird. Ja, also gegen Huawei ist das, selbst gegen Samsung ist das schon ein Trauerspiel, aber gegen Huawei ist das unter ferner Liefen. Ja. Sony Xperia 10.2, das kommt für 370 Euro raus, wie gesagt im Midrange-Bereich, das würde sicherlich mehr Abnehmer finden als das Sony Xperia 1 Mark II. Da ist die Frage aber, ob da der Markt dann eben vorhanden ist, gleiches Problem, die Leute haben da im Midrange-Bereich schon eben ganz andere Smartphones im Auge bisher und ich weiß nicht, ob da Sony da groß rausstechen kann. Sony Xperia L4 wurde ja letzte Woche schon vorgestellt, das kostet 200 Euro, ich weiß nicht, 3 GB RAM, 40 GB Storage, ich meine, das ist eigentlich, ich brauche das gar nicht zu erwähnen, ja, also das ist, somit macht man höchstens seinen Markennamen kaputt, aber mehr nicht, ja, das ist unglaublich, ja. Tja, was soll ich sagen, ich hätte mir einen besseren Preis erhofft, die technischen Daten gehen da durchaus in Ordnung, aber die Preise, das ist immer wieder das große Problem, ja. Sehr, sehr schade. Okay, nun gut. Gucken wir mal, was draus passiert oder was draus wird. So, was haben wir noch? Android 10, die Developer-Preview ist ja jetzt draußen und die haben ein paar aufregende neue Funktionen angeblich. Ja. Ich muss ja sagen, da ist, also die Änderungen sind nicht wirklich so aufregend. Es gibt neue Privacy-Permissions, ja, da bin ich immer noch sehr... skeptisch. Nur Google-approved Apps werden von diesen Background-Location-Data beispielsweise profitieren können. Das ist ein weiterer Sargnagel, finde ich. Also das, was hier als tolles Feature präsentiert wird, ist in Wirklichkeit ein Schritt Richtung bleibt bei Google. Andere Anbieter haben da keinen Zugriff drauf, nutzt Google Apps. Also finde ich nicht sehr gut. Ja. Wow. Das heißt also, im Prinzip kann keine App mehr ohne Google auf die Location-Daten zugreifen und damit werden auch wieder viele Apps verschwinden. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, meine Geocaching-Apps, ja. Also da muss ich aufpassen, ich muss gucken, dass ich noch ein Android 10-Gerät bekomme. Und das darf ich nicht auf Android 11 updaten, denn diese Apps, die ich da nutze, sind losgelöst von Google natürlich und eigentlich ist das ein unglaubliches Ding. Ja, es müsste ein Aufschrei durch die Community gehen, aber irgendwie, ne, wird es verkauft hier als tolles Feature, weil jetzt natürlich, ja, die Sicherheit der Nutzer verbessert wurde. Klar, jetzt kann keine App mehr auf die Location-Daten zugreifen, außer man geht über Google. Ich weiß nicht, für manche mag das eine Verbesserung sein, für andere ist das eher eine Verschlechterung. Ja. Chat-Bubbles, gut, wird sicherlich seinen Nutzen haben. Ja, es wird Notifications-Änderungen geben, da gibt es einen Conversation-Tab jetzt. Übrigens designmäßig weiß ich da noch gar nichts davon. Ja, ist auch noch nicht in Stein gemeißelt, da wird es eben noch Änderungen geben in dieser frühen Preview-Version für die Entwickler. Eine neue Sharing-UI, das dürfte auch interessant sein. Hoffentlich heißt das nicht auch, dass weniger App jetzt Sachen sharen können und nur noch mit Erlaubnis von Google. Ich weiß nicht, so ist es ja jetzt bei der Location-Daten. Dann Airplane-Modus ist jetzt nicht mehr, schaltet jetzt nicht mehr Bluetooth aus. Okay, also bei den Geräten, die nicht mit Stock-UI kommen, ist es normalerweise mittlerweile schon bei fast allen Herstellern so, dass man als Bluetooth auf jeden Fall wieder einschalten kann. Auch Wi-Fi kann man bei vielen einschalten, ohne dass dadurch der Airplane-Modus verlassen wird. Ja. Also das ist eigentlich Standard, außer bei Google. Und wobei, ich glaube, das ging auch schon beim Pixel, wenn ich das das richtig weiß. Ich hoffe es jedenfalls. Also bei der Nexus ging es nicht, das weiß ich. Was ziemlich schade war. Also wenn das bei den Pixel-Geräten nicht funktioniert, dann ist es ein weiteres Prädikat Schrott. Ne? Okay, aber mit Android 11 soll es ja dann gehen. Wunderbar. Gut. Notifications können gemutet werden, wenn man die Kamera nutzt. Ich weiß nicht. Oh, Wahnsinn, ja. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ab sofort können unter Android 11 Notifications, ja, stumm geschaltet werden, wenn man die Kamera benutzt. Wow, kaufen, kaufen, kaufen, ja, das neue Feature, unbedingt, Android 11, yeah. Manchmal denke ich als wirklich, machen die überhaupt noch was Vernünftiges? Das ist ja, das ist Apple-Niveau hier. Das ist Apple-Niveau, ja. Unser eigens haben 5 Pixel mehr und geil und revolutionary. Ja, also wirklich unglaublich. Rege ich mich wieder zu stark auf? Natürlich, ja, wie immer. Okay, also Liste der Android 11 Funktionen ist bei mir eher ein Argument gegen Android 11 geworden. Okay, wunderbar. Nicht gut. Übrigens, schlechte Nachrichten für die Aussteller, die beim Mobile World Congress 2020 ausstellen wollten. Dieser ist ja abgesagt worden wegen dem Coronavirus. Und jetzt hat der Betreiber der Ausstellung gesagt, es gibt keine Entschädigungszahlungen und keine Rückzahlungen an die Anbieter, an die Aussteller. Unfassbar erstmal, ja, aber es hat, sie berufen sich da tatsächlich auf einen Abschnitt in den AGB, ja, dass es wirklich wortwörtlich, ja, bei Krankheit oder einer Epidemie, ja, jegliche Haftung und Regressansprüche ausgeschlossen wird. Jetzt ist nur noch zu klären, und das werden vielleicht einige Firmen tatsächlich richterlich klären wollen, ja, ob dies als Epidemie zählt oder nicht. Die Stadt Barcelona hat sich ja geweigert, den medizinischen Notstand zu erklären. Und jetzt ist die Frage, kann das der Anbieter, der Messebetreiber tun, ohne dass die Stadt sagt, ja, hier ist ein medizinischer Notstand. Das wird sich zeigen. Ja. Die großen Anbieter werden da vielleicht nicht so sehr jetzt jammern. Ja. Die mittelgroßen Anbietern, Ausstellern, die werden allerdings jetzt ziemlich hart getroffen sein, denn nicht nur, dass sie jetzt eben die Bühne nicht bekamen, um ihre Produkte zu veröffentlichen, ja, und das ist auch teilweise sehr, sehr wichtig bei einer solchen Messe, die Produkte zu veröffentlichen. Das kann über Erfolg oder Niederlage auf dem Markt entscheiden, ja. Und nicht nur das, sondern jetzt bekommen die auch ihr investiertes Geld nicht mehr zurück. Ja, da muss man auch bezahlen im Voraus an die Messeleitung und so weiter. Und interessant auch, dass bei einer Stellungnahme der Ausrichter GSMA, ja, gesagt hat, dass sie eine Not-for-Profit-Organisation sind und dass sie in einer prekären finanziellen Position sind nach dieser Absage des Mobile World Congress. Und das unterstützt auch das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Ja? Diese Absage kann diesen Ausrichter hart treffen und mal sehen, ob es überhaupt nochmal einen Mobile World Congress gibt mit diesem Ausrichter. Ja? Ob da vielleicht eine andere Firma dann einspringt oder wie auch immer. Aber es ist auch noch nicht meiner Meinung nach das letzte Wort gesprochen, dass nicht doch noch Regressforderungen gezahlt werden müssen. Da werden bestimmt noch Gerichtsverhandlungen folgen und wenn da tatsächlich hier entschieden wird, dass die GSMA regresspflichtig ist und dass das keine Epidemie ist, dann muss ich sagen, ist das Ende der GSMA und des Mobile World Congress wohl erstmal besiegelt. Ja. Wow, so schnell kann es gehen. Aber ich bleib natürlich dran und gucke, wie das hier wird. Tja. Android Malware. Ich bin mal drauf gekommen. Ja, ist lustig. Also Google hat gesagt, man soll auf keinen Fall auf Huawei-Geräten die Google-Apps per Sideload installieren. Mal abgesehen davon, dass sie nicht funktionieren. Ja, es wäre eine schlechte Idee, denn das ist ein Sicherheitsrisiko für die Nutzer. Blablabla. Bla, bla. Und rät generell ab, Sideloading zu machen. Und dann kann ich nur sagen, ja, ihr müsst halt Schadensbegrenzung machen, liebes Google. Ja, ich weiß es schon. Ist eine gute Idee, auf die Angstdrüse zu drücken, da bei den Menschen. Ja, aber ich sag mal so, guckt ihr erstmal, dass ihr eure Malware und illegalen Apps aus dem App Store loswerdet, bevor ihr auf schimpft gegenüber anderen Methoden der freien Installation von Programmen, wenn ihr euer Ökosystem immer weiter dicht macht, wie jetzt zum Beispiel Location Data Services, ja, aus Angst, dass euch die Fälle davon schwimmen, vielleicht hier sagen, okay, ne, das ist ein absolutes Sicherheitsrisiko. Naja, die 600 Applikationen, Apps, die jetzt wieder gelöscht wurden, die gab es schon ziemlich lange. Lange, lange im Play Store. Ja. Und viele, viele Menschen haben die App nach wie vor, auch nachdem sie nicht mehr im Play Store sind, noch auf ihren Smartphones, die voll ist mit Malware und Adware, das ist überhaupt nicht gut und das in einer solchen Situation zu sagen, ich darf nur erinnern, Google hat schon seit vielen Monaten mit diesem Problem zu kämpfen. Sie gehen zwar gut vor, so gut wie es geht, aber generell zu sagen, App Store gut, Sideloading schlecht, kann man nicht machen. Ganz im Gegenteil, mittlerweile ist es doch eher so, dass man weniger Hintertüren, wenn man genau aufpasst, ja, bei Apps findet, die eben per Sideloading ohne Google zu installieren sind. Ja. Nicht umsonst gibt es zum Beispiel F-Droid, ja, mit Free and Open Source Software. Da kann man doch bei Google nur davon träumen, ja, denn da gibt es überhaupt gar keine Werbemöglichkeit. Und da kann man ja absolut nichts sagen. ja, dagegen. Okay, aber wie auch immer. 600 Apps sind jetzt wieder davon betroffen worden. Google sagt, gibt auch jetzt hier diese Liste nicht mehr raus. Ja, kann ich natürlich verstehen. Es wird ein bisschen groß, die Liste. Aber das bedeutet, ihr wisst es noch nicht mal wirklich, ja, ob ihr jetzt gerade eine App installiert habt, die hier jetzt aus dem Play Store wegen dieser Malware gelöscht wurde. Also auch wieder Bullshit. Ja. Langsam wird es wirklich absurd, was hier abgeht. Ja. Nicht zu fassen. Ich bin wirklich entsetzt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas hier sagen muss im Uncast. Ja. Aber nee. Wirklich. Ich bin schon so weit, dass ich mir Signal heute, ja, obwohl ich ja noch Zugang zum Play Store habe, Signal habe ich mir heute die Testversion nicht runtergeladen vom Play Store, sondern von der Signal-Webseite als APK, entgegen natürlich der Empfehlung von Signal. Ja, aber die wissen auch, warum sie die App anbieten mit dem SHA-Fingerprint. Weil ich nämlich schon so wenig Vertrauen habe, dass die App im Play Store vielleicht nicht doch manipuliert wurde von Google. Ja, es mag zwar sich jetzt ein bisschen komisch anhören, aber ich meine, bei so super sensitiven Sachen, da ist es schon fraglich, ob da nicht vielleicht Code bei der Auslieferung an jemand eingeschleust werden kann. Ja, also ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht. Das sind schon einige Firmen auf die Nase gefallen deswegen, oder es wurde bekannt, dass eben zum Beispiel Code während des Downloads verändert wird, um eben ein Ziel beispielsweise zu kompromittieren. Und so denkt man, man hätte eine sichere App installiert, aber in Wirklichkeit hat man eben eine fingierte Version installiert. Und um dem zu entgehen, dass eben amerikanische Sicherheitsbehörden Zugriff auf Apps haben, sollte man eigentlich schon die Apps nicht mehr mit dem Play Store installieren, zur Sicherheit. Black Shark 3 Launch ist vorhergesehen für den 3. März. Jawohl, Black Shark 3. Das Gaming Phone, klar, das hier natürlich das auch wieder kommen wird. Xiaomi hat ja seine Black Shark Reihe gut positioniert und hat relativ große Erfolge gefeiert mit den letzten zwei Modellen, vor allem mit dem Black Shark 2. Und dieses neue Gerät wird wieder richtig leistungsstark sein. Ein Snapdragon 865 mit bis zu 16 GB Hauptspeicher. Also das heißt, es wird eine Version geben mit 16 GB Hauptspeicher. Yeah. 120 Hertz QHD Display. 5000 mAh Akku mit 65 Watt Fast Charging. Yo. Ist bekannt. Da wird es noch mehr geben in den nächsten Wochen, ganz klar. Schlecht ist das nicht, das Teil. Da juckt es einem ja schon in den Fingern, ne? So ein Teil mal auszuprobieren. 16 GB RAM, wow. Da geht was. Was haben wir noch hier? Gibt es noch was? Das Realme X50 Pro 5G. Mann, sind das alles Namen hier. Offiziell gelauncht mit 90 Hertz Display und 65 Watt Super Dark Charging? Hä? Dark Charging? Die haben das wirklich Super Dark Charging genannt. Okay, wie auch immer. Ne? Das Super File Chargen, okay? Ja, das Super File Laden. Gut, jetzt sind die Specs auch offiziell. Qualcomm Creo 585 CPU, Qualcomm Adreno 650 GPU, was eben ein 865 5G Qualcomm Snapdragon darstellt. ja, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, 180 Hertz Samplingrate, was immer das auch bedeutet, 1000 Nits Brightness. Boah, okay, also ihr könnt blind werden dadurch, ne? Also ich meine, irgendwo gibt es doch Grenzen. Ne? 6,44 Zoll Samsung Super AMOLED Display. Dann ein natürlich Fingerprint-Sensor und Kamera 12 Megapixel Telefotolinse bis zu 20-fach Zoom. 40 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitkamera und Makrolinse. Ja? Und für Schwarz-Weiß-Porträts eine eigene Linse. Wow, okay, na gut. Die Dual-Front-Facing-Kamera ist auch interessant. Da kommt eine Sony IMX616 mit 32 Megapixel und eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera zum Einsatz. Also auch für die Selfie-Fans dürfte das interessant sein. Grün und Rot gibt es da an Farben zur Auswahl. Jetzt gucke ich gerade nochmal hier. Ja, genau, hier sind die dann 12 GB LPDDR5 RAM. Genau, und auch das war ja bei Benchmarks aufgetaucht, dieses Gerät bereits mit sehr hohen Werten. Also absolut Wahnsinn. UFS 3.0 Speicher. Damit sind Datenraten, wohlgemerkt Schreiberaten, bis zu 730 Megabyte Sekunde möglich und die Lesegeschwindigkeiten kannst bis 1700 Megabyte Sekunde begehen. Wahnsinn! Also, Leistung ist wohl hier Trumpf bei dem X50 Pro 5G. Aber das hat man ja auch nicht anders erwartet. Gut, so, dann habe ich noch eins, das Xiaomi 10 Pro. Wird ab morgen verkauft werden. Ja, das geht aus einem Twitter-Post hervor. Unglaublich. $853 soll das Xiaomi Mi 10 Pro kosten, aber die Daten sind auch wirklich sehr gut. Auch hier kommen 12 GB RAM zum Einsatz mit 256 GB Storage, ja. Und damit ist es auch ein High-End-Gerät logischerweise. Viele andere Daten habe ich ja auch schon genannt und dass die morgen überhaupt starten bei dieser Coronavirus-Geschichte, ist ja schon ein Wunder. Ja. Mittlerweile wird ja einiges verzögert dadurch, aber hier bleibt Xiaomi am Ball. Gut, dann gehe ich jetzt auch weiter mal zu der Community. Allzu viel gab es nicht. Jetzt fange ich mal wieder von hinten an. Zunächst mal ein Link. Da habe ich mich leider noch gar nicht so arg damit beschäftigen können. Windows 10 X, Microsofts Pläne für das neue Betriebssystem. Also generell stehe ich dem Microsoft Windows 10 X eigentlich positiver gegenüber, als ihr jetzt vielleicht vermuten würdet. Heißt aber nicht, dass ich das irgendwie einsetzen werde. Nur sehe ich halt hier im Vergleich jetzt zu den Mitbewerbern keine großen Unterschiede mehr. Von daher bleibt die einzige Alternative natürlich ein Open Source Linux. Auch selbst dann, wenn ihr jetzt nicht freie Pakete installiert habt, ist ein Linux immer noch die beste und sicherste Wahl. Ist schon klar, dass es vielleicht nicht für jeden ist, aber ich kann euch eins sagen, mittlerweile ist Linux für fast jeden die bessere Alternative. Aber okay, Ausnahmen gibt es natürlich immer. Dann war das, ich habe auch hier das erwähnt mit dem Telegram Registrierungsanruf aus den USA. Also das ist wirklich der Hammer. Ich habe auch noch einen Link gepostet übrigens hier bei der Tagesschau, dass das hier auch für die Nachwelt festgehalten wird, ja. Deutsche Sicherheitsbehörden haben keine Beweise für Spionage durch Huawei gefunden. Punkt, aus, Ende. Egal, was die Lügen von der USA oder jetzt neuerdings auch Australien besagen, unsere Sicherheitsbehörden haben es überprüft, es gibt keine Beweise für Spionage durch Huawei. Ende der Durchsage. So. Dann der Andreas schreibt wegen den Add-ons, wo es da gibt, beziehungsweise deren fehlenden Möglichkeiten bald. Ja. Meine two must-have Add-ons für Firefox, uBlock Origin und I don't care about Cookies. Letztere im Einsatz seit einigen Monaten, aber mittlerweile ein ständiger Begleiter. Zum Thema Backup. Seit ich eine NAS, alle meine Daten dort zentral habe und das Ganze täglich automatisch passiert auf externe USB-Platte, damit auch geschützt vor Ransomware, glaube ich, erst kann ich von einem funktionierenden Backup im Haushalt sprechen. Das Wichtigste beim Backup ist für mich, dass es, dass es automatisch ohne Mitdenken im Hintergrund passiert. Ja, also auf jeden Fall Backup, klar. Also das NAS, so ein NAS-Laufwerk, das habe ich schon vor einigen Jahren probiert. Das hat auch als Backup gut geklappt. Ja? So lange, bis eine Platte kaputt ging. Dann war auf einmal das Sicherheitsraid, also ich habe das schon als Raid gespiegelt, nicht etwa zusammengeführt, das ist ja ziemlich unsicher, ja, sondern tatsächlich als Raid, als Sicherheitsraid. Normalerweise wird das so gewesen, eine Platte rausbauen, wenn eine Platte defekt ist, andere Platte reinsetzen und das Backup ist dann quasi wieder zugänglich. Das hat leider nicht so gut geklappt und damit war mein Backup flöten gegangen. Zum Glück, ja, war da nicht jetzt wirklich was Tragisches, weil ich, ja, und das ist die Ironie der Geschichte, weil ich alles in der Cloud hatte. Hätte ich das nicht gehabt, tja, dann wäre es das gewesen mit meinen privaten Daten. Die wären vernichtet, ja. Jahrelange Fotos, Serien, alles weg. Also ich habe Angst und mache das deswegen nicht mehr. Aber vielleicht muss ich ja bald wieder umdenken. Ja? Denn ich habe in der Rios Wochensicht darüber gesprochen. Wenn ihr da euch dafür interessiert, hört euch mal die Rios Wochensicht an. In der Tat, es ist wirklich jetzt von der Bundesregierung ein Gesetz auf den Weg gebracht worden, noch nicht verabschiedet worden, aber auf den Weg gebracht worden, ja, dass die Anbieter verpflichtet zur Passwortherausgabe, was das natürlich für euren Google-Account bedeutet, dürfte klar sein. Ja? Eure Fotos, eure E-Mails, alles wird dann zugreifbar und damit natürlich auch vollkommen unsicher. Vollkommen unsicher, ja. Das geht gar nicht, sowas. Und vielleicht ist das jetzt wirklich das Ende der Cloud in Deutschland. Wenn die Regierung das Recht hat, von den Betreibern meine Passwörter zu bekommen, dann war's das mit allem eigentlich im Internet, was ein Passwortschutz benötigt. Ja? Und dann wird's eben nur noch verschlüsselt auf lokale Festplatten abgelegt, aber dann ist eben auch viel nicht mehr möglich. Dann ist es vorbei mit Deutschland Technikland. Dann sind wir zurück in der Steinzeit. Ja? Ich meine, klar, ich kann auch hier Rundmails mit Papier und Bleistift schreiben, aber okay, die kann ich übrigens sogar anonym verschicken. Ja, ich kann die einwerfen in Briefkasten ohne Absender und die kommen an. Ja, stellt euch mal vor, das würde auch im Internet gehen. Da wird bestimmt die Welt untergehen dafür. Ne? Okay, gut. Dann, was haben wir noch? Okay, das Problem mit den Updates habe ich auch noch gepostet. Ja, habe ich ja eben schon am Anfang besprochen mit dem HonorView 20 Update, dass das tatsächlich das Aktuelle noch ist. So, jetzt haben wir 18.04 Uhr. Ich komme jetzt zur App der Woche. Und zwar ist das schlicht und ergreifend BBC News. Ja, letzte Woche oder vorletzte Woche gab es BBC News in der Huawei App Gallery neu hinzugefügt. Also die BBC ist jetzt auch in der Huawei App Gallery vertreten. Super. Und nicht deswegen ist die App der Woche geworden und auch nicht wegen den Inhalten. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Also die BBC hat also inhaltsmäßig bei mir jetzt nicht unbedingt gerade das beste also Image, ja, sag ich mal so. Aber die App ist wirklich gut gemacht, interessant gemacht, ja. Man kann sie, wenn auch die Darstellung etwas groß ist, auch im Desktop-Modus benutzen auf dem Huawei. Aber die Auflistung ist sehr schön, die ist super übersichtlich, ja. Man hat einen Live-Service, wo man eben den Livestream von BBC World sehen kann. Man hat ein frei anpassbares My News Reservoir, sage ich mal, wo dann eben nur die Themen drin sind, wo man auch gesagt hat, das interessiert einem. Ja? Und da habe ich eben zum Beispiel jetzt Japan als Interesse genommen und ja, dann kriege ich hier wirklich nur Nachrichten aus Japan gezeigt und ich finde, das ist äußerst wichtig, denn es wird halt auch sehr viel Schrott, ganz klar hier gezeigt und mich interessiert es eben weniger, sage ich mal, ob jetzt, was weiß ich, die Kate im Royal Palace, ja, sich, was weiß ich, gerade einen Fuß verknackst hat oder so, das ist, also, ne, da muss man mindestens Krieg anfallen gegen den Hersteller von den Schuhen, ja, also das interessiert mich wirklich überhaupt nicht, ne, und deswegen ist es wichtig, dass ich auch Themen auswählen kann, ja, ansonsten, ja, wie gesagt, ich möchte nicht die News-Inhalte bewerten, sondern nur die App an sich. Und die ist wirklich gut. Ich würde mir wünschen, dass mehr News-Hersteller so eine gute, übersichtliche App machen würden. Ja, jeder zum Beispiel Videobeitrag ist als solcher gleich markiert. Man sieht es sofort. Die Darstellung von den Textartikeln ist gut gemacht, die Bilder sind richtig eingefügt, ja. Die App ist schnell, trotz, und das ist der einzige Negativpunkt, trotz der eingeblendeten Werbung, ja, die dort vorhanden ist, natürlich, ja, aber die müssen ja auch irgendwie Kohle verdienen, ne. Die App ist kostenlos, aber es geht alles ratzfatz schnell und ohne Probleme. Und zumindest kann man nicht sagen, dass die hier keine Möglichkeiten geben, das Ganze so einzurichten, dass man nicht von den News genervt ist, sondern dass man auch genau das sieht, woran man interessiert ist. Und ja, also ich finde, das ist okay und so sollten News-Apps sein. Nicht kompliziert, nicht überfrachtet und wenn ihr hier so Themen eben wie zum Beispiel ich jetzt Japan einträgt als euer Hauptinteresse, dann ist hier oben auch tatsächlich ein Tab vorhanden, wo ihr direkt ohne Umschweife zu eurem Thema kommen könnt. Ja, ich finde das super. Und deswegen, BBC ist ja ein Unternehmen, kann man das überhaupt sagen? Unternehmen? Ich glaube, das kann man gar nicht sagen, Unternehmen, weil das ja ist ja auch staatlich von Großbritannien gelenkt, BBC. Aber auf jeden Fall ist die BBC, wie man immer so schön sagt, die BBC, ja, renommiert und hat auch viel zu bieten. Die Naturdokumentationen, die sind über alle Zweifel erhaben, einer der besten, die es auf diesem Planeten gibt. Ja, Wahnsinn. Und ich finde, man kann dieser App durchaus eine Chance geben. Und ich bin auch sicher, dass jeder hier dort seine News finden wird, die ihn interessieren. Wobei, ein Kritikpunkt habe ich noch, ja. In die Japan-News, also das sind 99% nur über den Coronavirus. Hallo? Gibt's denn in Japan nur noch ein Thema? Also NHK World sagt da was anderes. Jo, also App der Woche BBC News in der Huawei App Gallery. Ihr findet die App natürlich auch im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, die Line-Community, das ist die richtige Stelle. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes in eurem Podcast-Player. Könnt ihr dort die Shownotes aufklappen. Irgendwo funktioniert das. Ja. Und dort findet ihr dann den Link und einen QR-Code zum Abscannen, wenn ihr das über den Desktop anguckt, ja. Einfach mit dem Smartphone abscannen und schon findet ihr die Line Community. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.